Kundgabe 883. Empfangen durch Bertha Dudde am 24.04.1939. Liebe belebt. Liebe erlöst. In der Erkenntnis der Erdenaufgabe wird der Mensch stets den rechten Weg gehen. Denn es wird sein Bemühen immer sein, von allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln, die des Herrn Gnade ihm zuwendet, Gebrauch zu machen und so auch das Erdenleben recht zu nützen. Nun hat alles Streben auf Erden nach oben erst dann den rechten Wert, wenn die Liebe alles Handeln und Denken bestimmt. Denn erst die Liebe belebt. Doch ohne Liebe bleibt jede Handlung totes Beginnen. Das heißt, es ist tot für die Ewigkeit, auch wenn es auf Erden zeitlichen Lohn einträgt. Es muss die Liebe das Herz erfüllen und den Willen bewegen, tätig zu sein. Dann hat alle Tätigkeit auf Erden den Erfolg, dass der Seelereifezustand seinen Fortschritt nimmt, dass gleichsam nun erst die Seele den Nutzen zieht von dem, was der Körper tut. Und da es auf Erden doch lediglich um die Gestaltung der Seele geht, da dies der Endzweck des ganzen Erdenlebens ist, möglichst vollkommen beim Ableben den irdischen Fleischleib verlassen zu können, muss notgedrungen der Erdenaufgabe größte Beachtung geschenkt werden. Es muss der Mensch dessen eingedenk sein, dass er selbst seine Verkörperung angestrebt hat und das Erdenleben angetreten hat mit dem festen Vorsatz, es so zu nutzen, dass alle Schlacken sich absondern von der Seele und diese in aller Reinheit den irdischen Körper verlassen und sich mit dem göttlichen Geist vereinen kann. Sie darf auch nicht vergessen, dass ohne das Erdenleben eine Höherentwicklung nimmermehr möglich ist und dass sie daher auch alles Schwere willig auf sich nehmen muss, um sich in jenen Zustand zu versetzen, der eine Freiwerdung von aller Materie zur Folge hat. Sie muss ohne Zögern sich der ewigen Gottheit hingeben und so die Liebe in sich zur höchsten Entfaltung bringen. Sie muss alles lieben, was von Gott als dem ewigen Schöpfer des Himmels und der Erde hervorgegangen ist und muss nun durch diese Liebe wirken zum Nutzen und Besten des Nächsten und zur Ehre Gottes. Je intensiver sie die Verbundenheit mit dem göttlichen Heiland anstrebt, desto näher wird der Heiland dieser Seele sein, und sie kann ohne allen Zweifel gewärtigen, dass sie ein rechtes Kind Gottes wird und dereinst in der Ewigkeit, auch als Gotteskind, unendliche Beglückung durch ihn findet und auf ewig die göttliche Vaterhuld ihm beschieden ist. Denn wer da liebet und in dieser Liebe alle seine Werke tut, hat ein Anrecht auf die Herrlichkeit Gottes und steht ewiglich in seiner Gnade. Amen.